Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da melden wir uns zurück. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Talkwoche, die wie immer montags mit einer freien Themennacht beginnt. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über was, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Simone. Und Simone ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Simone, um was geht's bei dir? Ja, also es geht darum, dass ich gestern ein ziemlich schlimmes Erlebnis mit einem Mann hatte, den ich in einem Club kennengelernt habe. Ja. Und was letztendlich in einer Vergewaltigung geendet hätte, wenn ich nicht mich dann hätte doch noch befreien können. Erzähl genau, was passiert ist. Ja, also ich war mit ein paar Freunden unterwegs. Ich war in dem Club. Wir waren dann irgendwie zur After Hour noch in einem anderen Club, alle total betrunken schon. Ja, und irgendwann hat mich halt da ein junger Mann angesprochen, der mir eigentlich sofort gefallen hat. Also war sehr attraktiv und nett halt, lustig drauf und ja, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Dann hat er mich gefragt, ob ich was trinken will. Ich habe aber gesagt, ich will keinen Alkohol mehr, weil ich schon getrunken hatte. Ja, ja, er hat es dann irgendwie geschafft, mich abzufüllen. Also er hat eine ganze Flasche Wodka bestellt mit Red Bull. Mhm. Und die haben wir dann zu zweit ausgetrunken. Obwohl du keinen Alkohol mehr trinken wolltest, genau, hast du dann doch getrunken. Ja. Also er hat ja halt gesagt, nee, was Antialkoholisches geht nicht, das macht man nicht, muss schon Alkohol sein. Und weil ich ihn ja kennenlernen wollte, weil er mir gefallen hat, hast du gesagt, okay, mach ich mit. Ja. Sozusagen, also ja. Das war aber alles noch in dem Club. Das war in dem Club, ja, ja. Also wir waren noch ziemlich lange dort, ja, sind uns dann auch näher gekommen. Ein ungutes Gefühl hatte ich eigentlich schon von Anfang an, aber andererseits war halt auch, ja, hat mir halt gefallen und Sehnsucht nach einem Freund und aber ich habe ihm halt von Anfang an gesagt, dass ich kein sexuelles Abenteuer suche und dass ich am Abend gerne allein heimfahren will. Meinte, er ist alles okay, er hat ernsthaft Interesse an mir, will mich nur näher kennenlernen, sonst nichts. Ja, aber ihr kamt euch dann schon näher in den Club? Genau. Näher heißt, ihr habt geknutscht. Ja, das haben wir dann. Ja. Die anderen Freunde waren auch noch da? Ja, aber die waren mit sich selbst beschäftigt und sturzbetrunken. Verstehe. So, wie ging es dann weiter? Ja, also irgendwann war ich wirklich völlig sturzbetrunken, also richtige Alkoholleiche. Ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Ich wollte nur noch heim und mich ausschlafen. Aber er hat halt gesagt, ja, du bist doch auch bei mir daheim. Komm halt mit mir mit, du kannst dich bei mir aufs Sofa legen, ich lasse dich in Ruhe, ich mach nichts, kannst dich ausschlafen, ja. So quasi fürsorglich. Wohnte er denn näher an dem Club als du? Ja, ein bisschen. Ja, also unwesentlich. Ja. Ja. Okay, und dann? Aber ich bin halt dabei geblieben, ich wollte einfach heim. Ja, ja. Ja, aber er hat mich dann halt einfach mitgezerrt, was wohl nicht so schwer für ihn war, weil ich eh schon so völlig fertig war. Und dann, ja, ist er auch ein bisschen aggressiver geworden und so, jetzt komm halt mit zu mir, ist ja nichts dabei, ich lass dich in Ruhe und so weiter. Und ich habe mich halt gewehrt, gesagt, ich will nicht. Er hat mich halt einfach gepackt am Arm und hat mich dann in ein Taxi gezerrt. Das ist ja noch alles vor anderen Leuten passiert, ne? Ja, aber da hat keiner reagiert. So ein riesengroßes Partygelände da und es war früher Morgen, da sind lauter Alkoholleichen unterwegs. Und auch in dem Taxi, der Taxifahrer hat ja nicht reagiert. Hast du da auch noch gesagt, ich will nicht mit? Habe ich, ja. Und der Taxifahrer hat auch gar nichts unternommen? Nein, gar nichts. Nichts. Diese Erfahrung habe ich leider schon öfter gemacht. Also eigentlich hätte er reagieren müssen. So, ja, vielleicht hat er auch gedacht, es war ein Beziehungsstreit oder so. Vielleicht. Kann schon sein. So, und dann? Ja, also da habe ich wirklich Panik dann bekommen, weil ich gemerkt habe, er ist mir einfach körperlich überlegen und ich kann mich nicht befreien. Dann waren wir halt in seiner Wohnung. Ja, dann ging es wieder weiter. Ich wollte wieder gehen. Er hat mich daran gehindert. Gab dann auch richtig so ein Gerangel. Also ich wollte aufstehen und weglaufen. Er hat mich festgehalten und auf das Sofa gedrückt. Und ich habe wirklich Panik bekommen langsam, weil das plötzlich so aggressiv geworden ist. Ja, aber da warst du schon in seiner Wohnung. Ja. Und dann? Ja, ich habe irgendwann aufgegeben, gemerkt, es ist vielleicht besser, wenn ich mich jetzt nicht mehr wehre, weil ich habe eh keine Chance. Habe darauf spekuliert, dass er halt vielleicht jetzt, weil er auch ein bisschen fertig war, dass er jetzt sich hinlegt und einschläft und dass ich dann einfach unbemerkt aus der Wohnung verschwinden kann. Das war so mein Plan. Aber dazu kam es nicht. Er hat mich auf das Sofa gedrückt, gesagt, soll mich jetzt hinlegen. Ich habe mir meine Schuhe mit Gewalt ausgezogen. Dagegen habe ich mich auch gewehrt. Ich habe mich dann irgendwie totgestellt, in der Hoffnung, er lässt mich dann in Ruhe. Dann hat er gefragt, ob er mit sich ein bisschen zu mir legen kann. Ja, und quasi im selben Moment noch hat er plötzlich seine Hose ausgezogen und auch die Unterhose. Stand dann so vor mir und kam zu mir. Und da habe ich wirklich Wahnsinnspanik bekommen. Also mir sind echt alle Sicherungen durchgeknallt. Ich wusste. Und was hast du getan? Ja, ich bin aufgesprungen und zur Tür gerannt. Ich habe geheult. Ich war völlig am Ende. Ich habe gesagt, ich will hier raus, ich will hier raus. Hat er die Tür abgeschlossen? Die Wohnungstür, nee. Aber er hat mich eben dann schon eingeholt bei der Tür und wieder festgehalten. So ein bisschen gelacht und ja, was. Ja. Wie ging's dann aus? Ja. Also er hat ja gesagt, dass er immer nackt schläft, ja, dass er sich deswegen ausgezogen hat, weil er halt anders nicht schlafen kann. Bist du dann da geblieben oder konntest du fliehen? Ich konnte fliehen letztendlich. Letztendlich konntest du fliehen. Es ist nicht zu einer Vergewaltigung, zu keinen sexuellen Handlungen gekommen. Gott sei Dank nicht. Wie lange ging es dann da so hin und her, bis du dann endgültig die Wohnung verlassen hast? Das kann ich jetzt schwer sagen. Das war schon eine Weile. War der aggressiv? Ja, also ist halt immer aggressiver geworden. Der war am Anfang so nett und dann... Bist du dann so geflohen, wie du warst, oder konntest du noch deine Schuhe anziehen und deine Sachen mitnehmen? Nee, die konnte ich anziehen. Die konntest du anziehen? Ja. Und bist dann abgehauen? Ja, also er hat dann gesagt, ja, gut, wenn mir das so unangenehm ist, dass er nackt ist, zieht er halt die Hose wieder an. Hat er dann auch gemacht. Ich sag dir mal, Simone, da hast du noch Glück gehabt. Irgendwie schon, ja. Aber hallo, wenn du da an einen anderen Typ geraten wärst, würden wir heute anders sprechen miteinander. Aber du hast natürlich auch Fehler gemacht, ne? Welche denn? Nein, du hast den ersten Fehler gemacht, dass du dich hast abfüllen lassen von dem, obwohl du gar keinen Alkohol mehr trinken wolltest. Das war der erste große Fehler. Das stimmt. Und der zweite Fehler war, dass du dich dann doch in das Taxi hast zerren lassen. Ich denke mal, ich wenn du da... kaum eine Chance, wirklich. Aber wenn du richtig Rabatzer gemacht hättest, richtig geschrien, das an Leib und Kräften, hätte da irgendjemand reagiert und hätte gemerkt, da stimmt was nicht. Das stimmt. Hoffe ich mal. Wenn ich geschrien hätte, ja. Klar. Aber es ist halt bei mir immer so, also mir sind so ähnliche Dinge schon öfters passiert mit Männern und ich bin auch irgendwie ein leichtes Opfer und ich zweifle dann oft so an meiner eigenen Wahrnehmung. Naja, du kannst ja aus solchen Geschichten eigentlich nur lernen, in diesem Fall, dass du auf jeden Fall die Hände weglässt von zu viel Alkohol. Ja. Ich glaube, das ist erstmal das Allerwichtigste. Wenn du noch mehr bei Sinnen gewesen wärst und dann hättest du das besser in der Hand gehabt, die Situation. Dann warst du irgendwann letztendlich zu Hause, völlig geschockt und fertig. Und er hat dann auch noch gesagt, ja, wegen dem Alkohol, ja, du wolltest doch unbedingt den Alkohol. Ich habe ihn doch wegen dir bestellt. Naja, klar, so dreht er das dann irgendwie. Ja. Und ich will dir doch nichts, also hat mich echt so hingestellt, als wäre ich jetzt voll die Psychopathin. Und das hat mich halt auch verunsichert irgendwie. Also ich dachte schon, vielleicht meint das nur gut, nur ich stelle mich jetzt an und reagiere über oder so. Ich glaube, du musst daraus lernen, dass du einfach selbstbewusster auftrittst in solchen Situationen, dass du weniger Alkohol trinkst. Ja. Und in dem Moment, wo du merkst, hier läuft irgendwas schief, so einen Rabatz machen, dass die Leute gar nicht anders können, als dir helfen. Ja. Mann. Das ist mir wahnsinnig schwer. Ich hatte neulich auch so ein dummes Erlebnis, da war ich im Bus und da kamen so zwei Besoffene, die mich beschimpft haben und auch so geschlagen. Und es waren wirklich viele Leute noch im Bus, die haben das alle mitbekommen, haben aber alle so getan, als würden sie nichts sehen. Bin ich zum Busfahrer, hab denen gesagt, ob er die zwei bitte rausschmeißen könnte, weil die belästigen mich. Er hat gesagt, nee, kann er nicht machen, sonst kriegt er Ärger. Na super. Ja. Na super. Wir haben gerade diesen schweren, schlimmen Vorfall erlebt und mitbekommen in München, wo ein Mann einigen Kindern helfen wollte und erschlagen wurde, der dazwischen gegangen ist. Gar nicht mitbekommen. Simone, ich freue mich, dass es so gut ausgegangen ist. Es ist ich bin trotzdem völlig fertig. Ein Schock ist das. Ich habe nur noch geheult gestern, schon auf dem Heimweg. Gehofft, irgendjemand hilft mir vielleicht, aber das, niemand, nix. Ja. Zieh deine Konsequenzen daraus, lern daraus, aus dem, was passiert ist. Sei froh, dass letztendlich nichts Schlimmes passiert ist. Es war schon schlimm genug für mich. Natürlich. Ich habe mich so festgehalten. Ja. Ich hatte so eine Angst. Ich verstehe. Ich will es auch gar nicht. Furchtbar. Ich will es gar nicht kleinreden, aber in Anbetracht dessen, was noch hätte passieren können, bist du mit, sagen wir mal, salopp mit einem blauen Auge davongekommen. Ja. Bin ich auch stolz auf mich, dass ich mich dann doch wehren konnte. Ja, finde ich auch. Kannst du auch sein. Ja, eben, du kannst es ja dann doch. Im entscheidenden Moment hast du es dann aber immer erst im allerletzten Moment. Ja. Das ist eben genauso. Ich sollte früher meine Grenzen setzen. Das fällt mir Genau. Das musst du jetzt trainieren. So verabschieden wir beide uns. Das musst du mir versprechen. Ja. Ja? Ich habe ja noch die Frage, ob ich den anzeigen soll oder nicht. Das geht mir gerade noch durch den Kopf. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, was für ein Straftatbestand das wäre. Das kann ich ja auch gar nicht so sagen. Ich würde mal sagen, da rufen wir dich mal zurück und wir machen uns ein bisschen schlau und dann können wir dich da ein bisschen konkreter beraten. Ja, machen wir das? Das wäre toll. Okay, Simone. Okay. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben. Jetzt finde ich es eine gute Zeit für mal wieder eine Domian-Postecke. Es ist einiges angekommen und ich möchte euch stellvertretend einige Sachen vorlesen. Zum Beispiel eine Mail von Jim. Und Jim schreibt: Hallo Domian, schön, dass du wieder da bist. Die Nächte ohne dich waren echt öde und das Fernsehprogramm in der Regel zum Abschalten. Als langjähriger Fan habe ich aber eine private Frage an dich. Was hast du eigentlich im Sommer gemacht? Warst du auf Reisen? Ja, ich war auf Reisen und ich habe eine sehr lange Reise gemacht. Ich bin erstmals mit dem Auto von Deutschland, also von Köln aus, bis weit über den Polarkreis gefahren. Alleine. Das war eine weite Reise, eine aufregende Sache. Leider hat das Wetter nicht so mitgespielt. Das war so der schlechteste Sommer in Nordskandinavien seit Ewigkeiten. Ich habe mich hauptsächlich in Schwedisch-Lappland aufgehalten. Und es war eine wirklich sehr weite Reise, aber ich würde es wieder machen. Würde es vielleicht ein bisschen anders planen, aber es war schon ein sehr cooles Erlebnis. Die Mail von Jim war das. Dann, hallo Jürgen Domian, mein Name ist Rainer und ich arbeite als Rettungssanitäter. Am Freitag habe ich aufmerksam deine Sendung verfolgt. Als dann ein Anrufer erzählte, dass vor seinen Augen in einem verunfallten Auto ein Mensch bei lebendigem Leibe verbrannt ist und er nichts tun konnte, da bekam selbst ich eine Gänsehaut. Ich kann dem Mann nur dringend empfehlen, in eine Traumaberatung zu gehen, sich auf jeden Fall professionelle Hilfe zu holen. Sowas kann man alleine nicht verarbeiten. Ich spreche aus Erfahrung. Dann eine Mail von Magic, wer immer auch dahinter stecken mag. Magic schreibt: Hi Domian, zu deiner Anruferin neulich, die den Tod von Michael Jackson nicht verkraften kann, die immer noch schwarz trägt, die sich zu Hause sogar ein Altar für Michael Jackson aufgebaut hat und für die Jackson sowas wie ein Überirdischer ist. Ich glaube, diese Frau läuft neben der Spur. Wie kann man sich nur so in eine Sache hineinsteigern? Das ist doch, entschuldige bitte den Ausdruck, völlig bekloppt. Sie sollte sich um ihr eigenes Leben kümmern und reale Menschen zu lieben versuchen. An dich und dein Team die besten Grüße. Ben aus Rothenburg schreibt: Sehr geehrter Domian, habe seit langem mal wieder in Ihre Show hineingeguckt und war wieder mal fassungslos, wie nackt die Leute sich vor Ihnen ausziehen. Wie kann man sein Innerstes nur so zur Schau stellen? Ich sitze dann vor dem Fernseher und schäme mich fremd. Die verschiedenen Varianten von Sex und das so intime Gefühl der Trauer hat doch in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Warum machen Sie, der doch ganz gescheit wirkt, sowas nur mit? Lieber Herr Ben aus Rothenburg, weil die Leute sich bei uns hier freiwillig melden und wir manchmal nachts 20.000 bis 30.000 Anrufversuche haben von Menschen, die gerne hier in die Sendung wollen und sich unterhalten wollen. Und dem gehen wir nach und versuchen das so verantwortungsbewusst wie nur möglich zu machen. Im Übrigen glaube ich, dass viele auch beim Zuhören da draußen, die im Radio uns hören, im Fernsehen uns verfolgen, vielleicht bei der einen oder anderen Geschichte sehr aufmerksam zuhören und sich identifizieren und auch das Gefühl haben, nicht alleine zu sein mit dem, was sie bedrückt oder vielleicht auch mit ihrer sexuellen Besonderheit. deshalb mache ich das mit. Und ich mache es sehr gerne und mit großem Interesse und mit großer Neugier jede Nacht. So, Charlotte, 31, aus Salzgitter, schreibt, hallo Domian. Ich weiß ja, dass du politisch sehr interessiert bist. Das hast du mal auf einer Buchlesung erzählt. Wie fandest du denn gestern das Duell zwischen Merkel und Steinmeier? Wer hat deiner Meinung nach gewonnen? Liebe Charlotte, ich darf als Moderator einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt vor der Sendung mich politisch nicht äußern. Das ist auch gut so und das hat seinen Sinn. Aber so viel. Ich habe während dieser Veranstaltung meine Wohnung geputzt und habe kein einziges Mal aufmerksam oder erschrocken aufgeschaut zum Fernseher. Es lief alles so seinen Gang. Aber das bringt mich auf eine Idee. Ich würde euch gerne fragen, wie ihr dieses Duell gestern zwischen Merkel und Steinmeier gefunden habt. Ihr könnt eure Meinung sagen. Wer hat gewonnen? Wer war besser? Wer war schlechter? Wer hat sich gut dargestellt? Wer ist irgendwie abgekackt in der ganzen Sache? Da frage ich euch. Ruft an. Das können wir heute gerne noch machen in der Sendung. 0800 220 50 50. Wer hat gestern das Duell Steinmeier-Merkel gesehen? Und wie ist eure Meinung dazu? Wer ist der Sieger? Wer hat die bessere Figur gemacht? 0800 220 50 50. Ende der Postecke. Und jetzt geht es gleich weiter mit dem Stefan. Und Stefan ist 33. Stefan, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Stefan. Hallöchen. Um was geht's? Wir hatten uns schon mal unterhalten, ich glaube vor einem halben Jahr bis zum Jahr, keine Ahnung. Und du meintest, wenn sich was Neues ergibt, sollten wir einfach noch mal reden. Ja? Ja. Sagst du mir grob noch, um was es ging? Ja, so FZM, transsexuell. FZM? Ja, Frau zu Mann. Ach so. Ja. Das sind natürlich die Fachbegriffe. Also Frau zu Mann, transsexuell. Genau. Mhm. Damals noch so im Clinch gewesen, wegen Coming Out und mit meinen Eltern, die mich überhaupt nicht begreifen konnten. War auch eine Weile aus der Ofen. Ja, und... Also du hast diese Verwandlung vollzogen von Frau zu Mann? Nee, so, ich bin noch mitten Mann. Bitte? Ich bin noch mittendrin. Du bist noch mittendrin? Jo. Ja. Wie sind wir verblieben? Wie war der Stand der Dinge, als wir unser Gespräch beendet haben? Ja, also da war ich noch voll im Clinch mit meinen Eltern, wenn ich mich nicht ganz irre, ja. Wegen Coming Out, die das nun nicht begreifen konnten und war schon dabei, Psychotherapie zu machen und Hormone zu nehmen. Ja, und die Eltern wussten noch gar nichts. Ja, also ich hatte Coming Out bei ihnen, aber ja, die waren auch die Letzten, bei denen ich Coming Out hatte. Also Coming Out heißt, du hast denen gesagt, was mit dir los ist. Genau, wer ich bin und so weiter und so fort. Mhm. Ja, inzwischen fassen sie die Sache ganz positiv auf, stehen hinter mir, nennen mich sogar beim Namen. Aber als sie miteinander gesprochen hatten, hattest du auch schon mit den Eltern gesprochen, oder wie war das? Ja. Ja, ne? Ich hatte mit ihnen gesprochen. So, ja, und was hat sich jetzt bis heute entwickelt? Ja, also wie gesagt, jetzt akzeptieren sie mich so, wie ich bin, nennen mich größtenteils Stefan. Hin und wieder rutscht ihnen noch der Wechsel zwischen sie und er raus. Ja. Da haben sie noch ein kleines Problem. Ich weiß ja, dass ihr das nicht gerne macht, aber ich frage dich trotzdem doch nochmal, wie dein früherer Name war. Oh Gott, das ist schon so lange her. Sag's mir. Corinna. Nee, ich frage es deshalb. Eltern, das ist ja nun ein ganz besonderes Thema. Den Eltern rutscht nicht dieser Name Corinna dann doch noch manchmal raus? Nein. Nee. Der Name nicht, nur das Geschlecht. Nur das Geschlecht? Ja. Also, sie hat noch nicht gefrühstückt, sagt dann die Mama zum Papa oder irgend sowas. Ja, irgendwie sowas. Er hat noch nicht gefrühstückt. Wie siehst du denn aus mittlerweile? Siehst du sehr männlich aus schon? Ja, ich trete sehr männlich auf. Ich komme überall männlich durch, keine Probleme. Ja. Stimme ist auch recht männlich, könnte gut als Mann durchkommen. Finde ich auch. Ja, finde ich auch. Bin ich auch schon ganz zufrieden. Absolut, ja. Mittwoch komme ich ins Krankenhaus. Wollte ich gerade fragen, wie weit ist die körperliche Umwandlung? Ja, wie gesagt, Mittwoch komme ich ins Krankenhaus. Ja. Donnerstag ist die erste OP. Was wird da gemacht? Da wird die Brust abmontiert und Gebärmutter rausgeschnitten. Hast du einen großen Busen? Leider ja. Leider ja. Ah ja. Das heißt, das sind dann schon zwei sehr gravierende Eingriffe. Mhm. Brust weg und Gebärmutter raus. Mhm. Mhm. Der Vorteil ist, weil ich zwei Kinder zur Welt gebracht habe, können die Gebärmutter nach unten raus, also keine großen Bauchschnitte. Du hast zwei Kinder? Zur Welt gebracht. Eins lebt noch. Ja, wo lebt das Kind? Bei mir. Das lebt bei dir. Wie alt ist es? Dreiviertel sechs. Dreiviertel sechs, also fast sieben. Nee, fast sechs. Fast sechs, also dreiviertel sechs, das ist immer so. Kein, ja. Berliner. Berliner, genau. Ja, muss ich immer durchrechnen, wenn die Berliner sagen, auch Uhrzeit sagen die auch mal so komisch. Dreiviertel sechs, dann denke ich, dreiviertel vor sechs, nach sechs. Okay. Das ist ja schon ein Alter, wo man gut mit Kindern reden kann. Ja, er sagt auch Papa zu mir. Er sagt Papa. Mhm. Und das hast du ihm auch so erklären können, dass jetzt aus der Mama ein Papa wird. Ja. Und das war zwar ziemlich schwierig, aber... Ja. Ja. Nun ist unser Land ja voller Bestimmungen und Paragraphen und so weiter. Gab es da oder gibt es da Probleme, so rein sorgerechtstechnisch? Das Einzige, was total problematisch ist, dass in der Geburtsurkunde mein Name nicht erscheinen wird vom Kind. Das ist das Einzige, was ich wirklich problematisch finde. Ah ja. Weil da gibt es einen ganz tollen Paragraphen im Gesetz. Ja. Bei Homo-Ehen stehen beide Eltern drin. Mhm. Also wenn sie das Kind adoptiert haben oder wie auch immer. Mhm. In meinem Fall heißt es, es dürfen nicht zwei Gleichgeschlechtliche in der Geburtsurkunde des Kindes stehen, zum Wohle des Kindes. Was ja absurd ist dann. Ja. Ja, also sprich, ich muss jedes Mal, sei es Schulanmeldung, sei es Anmeldung zum Turnverein fürs Kind, seine Geburtsurkunde, meinen Ausweis, meine Personenstandsänderung, alles vorlegen. Mhm. Das heißt, jedes Mal die Hosen runterlassen. Genau. Jedes Mal. Mhm. Mhm. Aber das ist jetzt so, das kann man bemängeln und kritisieren, aber das ist so. Ja. Also das wird wahrscheinlich 4 Jahre oder sowas dauern, bis das Gesetz geändert wird. Ach so, da ist was in Aussicht. Ja. Hoffen wir das mal. Sind einige am Ball. Hoffen wir das mal. Der Vater des Kindes, hast du mit dem auch Kontakt? Mit dem Erzeuger habe ich nicht wirklich Kontakt. Nee. Nein. Aber du hast das Hauptsorgerecht des Kindes, ja, für das Kind, und das soll auch so bleiben und das Kind wird auch bei dir aufwachsen weiter. Ja, klar. Ja. So, jetzt ist die Eltern sind jetzt ganz locker damit umgegangen mittlerweile. Ja. Wie ist es so in der Verwandtschaft? Das ist doch ein gravierender Einschnitt, wenn aus dem Mädel ein Junge wird, aus der Frau ein Mann wird. Also soweit unterstützen mich meine Eltern auch, wenn da irgendjemand der Meinung ist, meinen alten Namen anzuwenden oder so, ja, sagt meine Mutter, nee, das ist Stefan, mein Sohn. Ah, ja. Genauso wie wenn es Nachbarn sind oder so. Wo ist denn ihre Tochter? Ja, die Tochter gibt es nicht mehr, ist jetzt mein Sohn. Das ist ja eine tolle Leistung, finde ich, von den Eltern. Ja. Wenn sie vorher auch Schwierigkeiten damit hatten, sich dann so radikal auf deine Seite zu stellen, Hut ab. Ja, ist schon genial. Ich dachte echt am Anfang, die ganze Welt zerbricht. Also deswegen hatte ich auch bei dir angerufen. Ich dachte echt, meine Welt zerbricht. Wie alt warst du eigentlich, als du gemerkt hast, ich bin nicht im richtigen Körper? Das war in der Pubertät. Mhm. Also da habe ich es richtig realisiert. Und dann kamen quälende Jahre. Ja. Dann kamen quälende Jahre. Hast du Geschwister? Ja, eine jüngere Schwester. Und was sagt die? Bin ich mir nicht 100% sicher. Stellenweise war sie der Meinung von wegen, lässt sich ja nur umoperieren, weil sie lesbisch ist und keine Frau abkriegt. Und da habe ich das ist schon ein bisschen bekloppt. Ja, weil, das ist schon so blöd, dass man darüber lachen muss, ne? Ja, die ist irgendwie ein bisschen bekloppt, weil so eine Schritte, also ich weiß nicht. Wie alt ist die denn? 29. Und dann sagt die so absurde Sachen, vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo doch alle ziemlich aufgeklärt sind, auch über dieses Thema. Ja, ist Wahnsinn. Also ich höre daraus, dass das nicht gerade so das innigste Verhältnis ist zwischen dir und der Schwester. Nee, irgendwie nicht. Ja. Und wie ist das denn so an Geburtstagen, Weihnachten, wenn man zusammensitzt? Weihnachten gar nicht mehr. Also habe ich mir irgendwann abgewöhnt, das mit der Familie zu machen, weil es ist ein Tag, Jahr ein, Jahr aus, das Gleiche. Ja. Ist mir irgendwo nischt. Ja. Und Geburtstage, ja, weiß ich nicht. Ich habe keine Lust, bei ihr 5 Geburtstage hinzugehen. Ja, Dann nimmt man sich zu, wie fünf Geburtstage. Vier Belger. Ach so, vier Kinder hat sie? Ja, genau. Klingt ja aber auch nicht so nett, wenn du sagst, vier Belger. Ja. Hast du auch einen Balk? Also, nee. Naja, siehst du. Nee, bei ihr ist das irgendwie anders. Ja, ich merke, das ist also nicht so das Gute. Das älteste Kind ist im Heim, weil der zu viel wusste, zu schlau wurde. Ach so. Ja. Und Stefan, lass uns über dich reden. Jetzt ist steht eine große OP an. Hm? Irgendwann steht auch die OP an, dass du einen Penis bekommst. Jo, ich hoffe bald. Das finde ich ja immer, ich habe ja nun schon viel mit viel transsexuellen, transidentisch tickenden Menschen gesprochen. Das finde ich immer sehr, sehr, sehr, ungewöhnlich, diese Operation von Frau zu Mann. Und ich kann es mir nicht vorstellen, wie so ein Penis dann aussieht, den man künstlich baut. Hast du so einen gesehen? Ja. Wo hast du den gesehen? Ich war in Potsdam in einer Klinik, Privatklinik. Ah ja. Von Dr. Ja, brauchst du den Namen nicht sagen, das ist egal. Ne? Und der hat mir davon Fotos gezeigt. Und dann gibt es auch eine Schweizer Website, wo es Fotos gibt von dem Arzt. Und wie sieht das so aus? Sieht das dem ich sag mal, sieht dem natürlich normal aus, wie ein normaler. Wie ein normaler Penis. Ja. Das wird geformt aus so Unterarmgewebe, ne? Genau, aus einem Unterarmgewebe. Ja. Und eine Harnröhre wird da drin auch irgendwie verpflanzt. Die Wahnsinn! Wahnsinn! Die sich erstmal damit bilden muss mit der Haut. Und in einem Ei ist eine Pumpe drin. Ach so, in einem Hoden, einem künstlichen Hoden ist eine Pumpe, damit man das aufpumpen kann. Genau. Und die Eichel ist auch da. Ja. Die besteht aus? Na, gute Frage. Das weißt du nicht. Ich dachte, aus der Klitoris wird die geformt. Ja, kann ja nicht sein. Die bleibt ja drinne. Ach, die bleibt drinne. Ja, die wird ja einfach hochgesetzt. An der richtigen Stelle, wo es hingehört. Siehste, dass man auch echtes Gefühl hat. Da tippen wir beide im Dunkeln. Also die Eichel wird irgendwie geformt, aber das heißt, die ist doch dann gar nicht so empfindlich wie eine natürliche Eichel. Nee, aber dadurch, dass man die Klitoris drin hat. Ja, aber wo ist die denn? Wo ist die Klitoris denn dann? Also da, wo ein Mann im Normalfall seinen Penis hat, da kommt die Klitoris erstmal hin. Da wird dann so ein kleiner Pinoide-Aufbau erstmal gemacht. Ja. Dass das Ganze ein bisschen verlängert wird. Ja, aber dann ist das doch quasi die Eichel. Oder nicht? Ja, es wird ja dementsprechend dann noch aufgebaut. Ja. Und so lang wird die Klitoris nicht. Ja. Selbst durch Hormone maximal dazu. Also, wir tappen ein bisschen im Nebel. Ich kann es mir nicht so recht vorstellen. Aber ein gewisses sexuelles Gefühl soll dann auch möglich sein für den Mann. Es ist wahrscheinlich nicht zu vergleichen mit einem normal gewachsenen Mann, sage ich jetzt mal so. Aber es funktioniert irgendwie. Richtige Ejakulation will man nie kriegen. Natürlich nicht. Natürlich also nicht. Dazu müsste ich mich 50 Jahre einfrieren lassen oder so, bis die Technik so weit genau. ist. Wann wird das denn so ungefähr sein, wenn du jetzt mal so die nächsten Jahre, wann du bist jetzt 33, in welchem Lebensjahr meinst du, ist alles abgeschlossen? Maximal 35. Mit 35. Ja. Also da liegt noch einiges vor dir, einige Operationen, viel Aua und viel... Naja. Die Hauptsache ist erstmal, dass ich die größte Last von mir nehme, die jetzt am Donnerstag abmontiert wird. Mhm. Endlich nicht mehr irgendwelche blöden Binder zu tragen, keinen Ausschlag mehr auf dem Oberkörper. Ja. Also und den Sommer endlich mal wieder richtig genießen zu können. Kein Busen. Ich kam mir so lächerlich vor, dieses Jahr am Strand. Also es war der Horror. Endlich keinen Busen mehr. Ja, genau. Also das ist das Einzige, wo man immer ein Problem hat, wo man denkt, es könnte doch irgendjemand was sehen. Ich zuppel ständig an meinen Poloshorts oder Hemden rum. Ja. In der Hoffnung, dass doch keiner irgendwas sieht. Dabei ist das schon so gut weggedrückt, aber... Man hat eben also, du schämst dich dann, hast dich immer geschämt, dass man sieht, dass du eine Frau bist. Ja, genau. Aber weil du natürlich so als Mann schon auftrittst, ne? Und für dich gibst. Genau. Mensch, Stefan, wir wünschen dir alles und drücken dir alle die Daumen und wünschen dir alles Gute. Ja, dass das weiterhin so gut läuft. Ja. Dass die Operationen gut verlaufen. Und dass du ein richtig handfester Kerl irgendwann wirst. Bist du ja schon. Bist du ja schon. Achso. Komplizierte Frage nach der sexuellen Ausrichtung. Du wirst dann ein heterosexueller Mann sein. Ja. Das heißt, du stehst auf Frauen. Genau. Genau. Du bist ein Mann und stehst auf Frauen. Ist eigentlich auch selten bei uns. Ja, ja, genau. Es gibt da komplizierte Variationen. Die meisten sind schwul. Ja, ja, genau. Aber das habe ich auch viel festgestellt. Ja, ja, genau. Wobei, irgendwie scheine ich anscheinend als Mann zu süß auszusehen oder so. Zu süß? Ja. Ach, dann hast du doch bei den Mädels so also große... Nee, bei den Männern. Bei den Männern? Die Schwulen machen mich oft an. Ah, da gibt es auch Frauen. Da wird es auch Frauen geben, die es auch toll finden. Lieber Stefan, toi, toi, toi, alles Gute. Jo. Wünsch ich dir. Das einzige Problem, was ich haben werde, dass ich wahrscheinlich mir ältere Frauen suchen muss. Ja. Aber so weit sind wir nicht. Es muss ja erstmal die ganzen OPs schaffen und dabei trotzdem schön. Trotzdem bin ich einsam. Ja. Aber es wird bergauf gehen. Die ersten Schritte sind getan. Mhm. Ich wünsche alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Das war der Stefan. Hier ist Franz. Franz ist 35. Hallo Franz. Ja, hallo Domian. Hallo Franz. Du klingst so ein bisschen. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Ja, genau. Ja, geh doch mal ein bisschen näher ran, dann kann ich dich und die Menschen dich besser verstehen. Ist jetzt besser? Nee. Kannst du nicht einen Hörer einfach ans Ohr nehmen? Ja, das ist aber... Jetzt? Naja, okay, wir fangen mal an. Okay, ja, und zwar bei mir ist das Problem, ich kriege einfach keine Frau ab, weder Sexualität, ich habe nur alles Mögliche ausprobiert, also ich gehe halt jeden Samstag in eine Diskothek und tanze Frauen an. Franz, ich muss dich nochmal fragen. Kannst du nicht den Hörer ganz normal ans Ohr halten? Es müsste eigentlich jetzt gehen. Ja, es ist immer noch nicht so ganz dolle. Aber geht das nicht? Warum geht das nicht? Keine Ahnung. Nein, ich fragte, warum du den Hörer nicht ans Ohr nimmst. Das ist schwierig, da ich das Headset am Ohr habe. Na okay, es wird schon ein bisschen besser. Ich habe gehört, dass du gerade verstanden, dass du Schwierigkeiten mit Frauen hast. Genau, ja. Und ich probiere schon seit meinem 28. Lebensjahr da Kontakt zu Frauen zu kriegen, aber es funktioniert nicht. Also egal, was ich mache. Erst ab dem 28. Lebensjahr versuchst du das? Genau. Ich habe vorher im Prinzip mit niemandem gesprochen. Ich war im Prinzip fast ein Autist. Ja. Und ich war da bei x Therapien, die was nichts geholfen haben. Dann habe ich mal Verhaltenstherapie gemacht. Und dann hat halt geheißen, ja gut, auf Frauen zu gehen, zu lernen, das sollte die Allgemeinheit nicht übernehmen, die Kosten. Und gut, dann habe ich mich halt aus Panik selbst dazu überwunden und bin dann einfach nach München reingefahren und habe über die Jahre hier hunderte Frauen angesprochen. Hunderte Frauen? Das ist teilweise ganz gut gegangen. Ich habe relativ schnell die Nummer gekriegt, aber am nächsten Tag war dann Funkstille. Und dann hat halt dann geheißen, ja, ich muss meine Oma besuchen oder ich muss ins Krankenhaus oder ich muss lernen. Hör mal, jetzt mal eins an dem anderen. Du hast hunderte von Frauen in München angesprochen? Ja, genau gesagt. Ich glaube so, es geht schon fast an die 2000 hin. Ach, wie? Auf der Straße? Hallo, ich bin Franz, ich würde gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Nö, ich habe das schon so gemacht, zum Beispiel im Englischen Garten. Du wirkst eigentlich recht sympathisch, dürfte man dir Gesellschaft leisten. Gut, dann hat man sich halt dann dazugelegt. Das sollte man ja vielleicht auch nicht gleich machen, dazulegen. Und dann wahrscheinlich gleich noch nackt dazugelegt oder so. Nö, nicht. Nee, gut, die meisten waren da schon in Bikini. Ich war halt ganz normal angezogen, aber es hat relativ gut funktioniert. Aber es ist halt dann daraus nichts Weiteres geworden. Man ist vielleicht noch einen Kaffee danach trinken gegangen. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wenn man so eine hohe Quote hat, dass wir über Hunderte, wenn nicht gar Tausend, was ich mir gar nicht vorstellen kann, ehrlich gesagt, aber reden wir mal von vielen hundert Frauen, die du angesprochen hast, hat es kein einziges Mal geklappt, dass ein längerer Kontakt entstanden ist? Nö, absolut nicht. Absolut okay, daraus würde ich lernen. Daraus würde ich den Schluss ziehen, dass diese Strategie nun nicht die allerbeste vielleicht ist. Ja gut, ich habe es auch per Internet probiert. Da habe ich ungefähr 200 Mails schreiben müssen, bis eine mal gemeldet hat, einen Satz geschrieben. Und gut, ich habe mich ungefähr, ja, per Internet mit ungefähr 3 Frauen getroffen. Also relativ schlechter Schnitt, ja. Muss ich sagen. Und am nächsten Tag auch wieder, ja, du bist nicht mein Typ. Dann habe ich gefragt, ja, an was liegt denn? Nö, das geht mich nichts an. Wir sind dann relativ biestig geworden. Was bist du denn so für ein Typ? Beschreib dich mal, wie groß bist du? Ja gut, ich bin 1,85. ich habe jetzt nicht gerade den Waschbrettbauch, bin jetzt aber nicht gerade dick. Wie viel wiegst du denn? Ja, gut, ich wieg ungefähr 98 Kilo. Naja, ist gerade nicht rank und schlank, aber ist auch noch ja. Okay. So vom Gesicht, so Mitteldurchschnitt? Ja, ich denke, ich sehe etwas zu feminin aus und ich habe jetzt festgestellt, dass die meisten Mädels auf etwas markantere Typen stehen. Naja, die Stimme ist gerade nicht feminin. Deine Größe ist auch nicht feminin. Also, daran kannst du nur auch nicht so sehr liegen. Was machst du beruflich? Das Blöde ist beruflich, ich habe aufgrund, weil ich früher nicht sprechen habe können, keine Ausbildung machen können. Das heißt, ich schlage mich halt mit diesem dämlichen Zeitarbeitsjob rum. Ach so. Zeit habe ich wieder nicht. Ich wollte eine Reha-Maßnahme machen, habe ich aber leider vom Arbeitsamt nicht finanziert bekommen und ich kriege leider auch keine Fortbildung. Verstehe. So, jetzt muss ich aber nochmal nachhaken, was da früher los war. Du sagst, du hast früher gar nicht gesprochen? Nö. Überhaupt nicht gesprochen? Nö, also mit Außenstehenden kein Wort. Also absolut. Und deswegen habe ich auch früher in Heimen müssen. Ich wollte gerade sagen, dann bist du doch wahrscheinlich in vielen Behindertenheimen gewesen oder ähnlichen Einrichtungen. So ähnlich. Gut, das war eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das hat aber alles nichts geholfen. Es ist schlimmer geworden. Bist du denn bei deinen Eltern groß geworden und bist dann in ein Heim gekommen? Oder warst du von Anfang... Bei meiner Mutter, also ich komme aus einer Scheidungsfamilie und habe meinen Vater nie kennengelernt. Also ich habe einen sehr vermögenden Vater, aber er wollte halt von uns Kindern nichts wissen. Ja. Er sagt halt einfach, wir sind nicht seine Kinder. Das meint er aber nicht biologisch, sondern er will halt einfach nichts davon wissen. In welchem Alter bist du denn dann in einen Behindertenanstalt oder Heim gekommen? Das war mit dem 6. Lebensjahr und dann das zweite Mal mit 11 nochmal. Und dann, wie lange bist du drin geblieben? Das war nicht lange, das war ein halbes Jahr und da hat mich dann meine Mutter rausgetan, da das zu einem sexuellen Missbrauch gekommen ist. Ich war halt in einem Raum mit zwei älteren Jugendlichen zusammen, die waren halt schon in der Pubertät und die habe ich halt einen davon befriedigen müssen und der andere Typ ist halt dann mit dem Messer daneben gestanden. Ja, verstehe. Und aufgrund dieses Vorfalls hat mich halt meine Mutter dann raus. Aber du hast gerade gesagt, dass du bis zum 28. Lebensjahr quasi nicht gesprochen hast. Wie hast du denn bis zu deinem 28. Lebensjahr dann gelebt? Das war eine Katastrophe. Ich bin auf einem Dorf aufgewachsen. Ich bin nirgends hin, teilweise nicht einmal einkaufen gegangen. Dann habe ich später Waschzwänge bekommen und Kontrollzwänge. Das klingt jetzt verrückt, aber ich habe bis zu meinem 26. Lebensjahr gebraucht, bis ich mich in meinem Dorf ausgekannt hatte. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich verirre mich, verlaufe mich und ich war nirgends. Ich hatte keine Freunde, gar nichts. Das ist ja Wahnsinn. Und du hast dann bei deiner Mutter gewohnt? Genau. Mhm. So, jetzt, das klingt ja wirklich hochdramatisch. Jetzt erkläre mir doch mal bitte, wie du das geschafft hast, aus so einer Isolierung, aus so einer betonierten Isolierung, dann mit 28 herauszukommen. Das war pure Angst. Ich habe Therapieversuche gemacht, bin aber leider immer wieder abgewiesen worden von den Psychotherapeuten mit teilweise merkwürdigen Argumenten. Die meisten Argumente waren halt von Seiten der Verhaltenstherapie, ja, zum Beispiel Frauen stehen auf Geld und bei ihnen ist das eine so vielschichtige Problematik, das kann man auf Kasse nicht machen, da sollte ich dann 100 bis 150 Euro die Stunde zahlen. Das bedeutet, dass du es aus eigener Kraft geschafft hast? Genau, ja. Aus Angst. Ich habe so Panik gekriegt. Was war der erste Schritt nach draußen? Wie hast du es gemacht? Ich weiß es noch, ich bin vor meinem Schreibtisch gesessen, habe gedacht, willst du so alt werden? Und da bin ich einfach mit der S-Bahn nach München gefahren, Englischen Garten, und habe die Leute angesprochen. Also wild, fremd, ich habe das teilweise... Quasi von heute auf morgen? Von heute auf morgen. Und allein diese panische Angst hat einen großen Teil von dieser Hemmung weggenommen. Also dann will ich dir mal was sagen, Franz. Dann ist das eine ganz, ganz, ganz große Leistung, die du da geschafft hast. Aus eigener Kraft heraus geschafft hast. Eine ganz große Leistung, wenn du bisher noch nicht, das mit den Frauen, wenn das noch nicht so klappt, stellen wir mal eben zur Seite. Aber dass du diesen Schritt gemacht hast und dass wir beide uns jetzt auch so ganz normal unterhalten können, ist hochspektakulär, finde ich. Respekt und toll, und ich mache dir ein großes Kompliment. Ja, danke, danke. Wirklich, wirklich. Weil du kannst das ja jetzt nur ansatzweise erzählen, aber ich ahne schon, was da los war früher. Und es dann so radikal, also so radikal dagegen anzugehen, finde ich sensationell, wirklich. Ja, so, aber jetzt besteht das Problem mit den Frauen. Genau. Du möchtest gerne eine Beziehung zu einer Frau haben. Genau. Ich gehe zwar jeden Samstag in so eine Diskothek, da wo die Mischung recht gut ist, aber ich tanze sie an, ich spreche sie auch an, und ich werde ständig irgendwie abgewiesen oder mit ganz bösen Blicken angeguckt. Dann denke ich mir, was macht denn falsch? Aber vom Rationalen weiß ich nicht. Das einzige Problem ist, ich kann nicht so ganz locker sein. Und ich merke, die Frauen wollen Typen haben, die was richtig, also richtig total, total, mit denen man total Spaß machen kann. Die ganz locker sind und einen coolen Spruch drauf haben. Kann ich nicht. Ja, also, kann ich nicht. Hast du mittlerweile mal zumindest mit einer Frau mal geschlafen? Nö, nicht. Auch nicht. Ich war sogar auf 6 Stammtischen, 17 in jeder Großstadt. Das habe ich aber festgestellt, sind hauptsächlich Leute aus sehr vermögenden Verhältnissen. Da habe ich gedacht, gut, Swingerclub ist mir zu teuer, kann ich mir nicht leisten. Und dann habe ich halt so weiter probiert. Ich habe auch probiert, Frauen mal direkt auf dem One-Night-Stand anzusprechen. Habe ich gemacht. Die Reaktion war teilweise absolut positiv, was mich verwundert hat. Aber es ist trotzdem nicht zustande gekommen. Also jetzt bin ich wirklich ratlos. Ich bin ja immer der Vertreter der These, dass ich sage, man muss es immer und immer wieder versuchen. Wenn du aber jetzt so viele Versuche schon gemacht hast und alle sind gescheitert, also dann meine ich, dann musst du ein kleines bisschen was an deiner Taktik und Strategie verändern. Du kannst aus dir keinen anderen Menschen machen, du kannst nicht locker und cool sein, das verstehe ich. Aber versuch dich doch mal ein bisschen zu beobachten, wie du es bisher gemacht hast, und geh mal in einer anderen Art an die Frauen ran. Vielleicht etwas verhaltener, vielleicht etwas vorsichtiger, vielleicht etwas charmanter, nicht so direkt, dass du dich gleich neben die im Englischen Garten auf die Decke legst. Dann muss es doch mit dem Teufel zugehen, wenn du nicht irgendwo eine Frau findest. Das gibt's doch überhaupt nicht. Hast du denn sonst einen Freundeskreis? Leider jetzt nicht gleichaltrig. Also meine Freunde sind also relativ alt und die kriegt man auch nicht mehr raus. Die sind schon jenseits der 40. Und also ich stehe halt relativ alleine da und ich mache mich halt jedes Wochenende alleine auf dem Weg. Und gut, das ist teilweise frustrierend, aber was anderes bleibt mir zur Zeit nicht übrig. Nee, ich finde auch, du musst es jetzt einfach auch weitermachen. Aber du musst es anders weitermachen. Du musst das Verhalten verändern, wie ich das gerade schon gesagt habe. Wir würden aber gerne im Hintergrund noch mal ein klein bisschen mit dir plaudern. Vielleicht kommen wir da, wenn wir ein bisschen mehr Zeit auch haben, noch auf eine andere Strategie, die wir dir empfehlen könnten. Ja. Dann würden wir dich sehr gerne gleich nochmal anrufen. Einverstanden? Ist gut, ja, okay. Das machen wir sehr gerne, Franz. Und wenn du eine Frau gefunden hast und wenn du mit dieser Frau Sex hattest und vielleicht dann auch ein paar Wochen oder ein paar Monaten zusammen bist, will ich wieder mit dir sprechen. Abgemacht? Okay, ist abgemacht, ja. Also ich werde mich sehr gut an dich erinnern, ganz, ganz sicher. Also nochmal Respekt für deine Leistung, die du geschafft hast bisher. Danke. Und ich bin guter Dinge, irgendwann muss es klappen. Das gibt es einfach nicht. Ich hoffe es. Das gibt es nicht. Bevor ich im Kreis werde. Ja, genau. Ja, ganz genau. Wir melden uns gleich nochmal. Alles Gute. Tschüss, Franz. Und auch ciao. Ciao. Henrike. Stimmt das? Ja. Henrike, 28. Guten Morgen. Guten Morgen. Über was reden wir? Über meine Beziehung. Mensch, es ruft gar keiner an zu unserem Kanzlerduell. Was ist denn los? Habt ihr das alle nicht gesehen? Habt ihr Simpsons geguckt auf ProSieben oder was ist los? Nee, ich habe das geguckt. So, dann sag doch mal kurz, bevor wir über dich reden, wie du es fandst. Blass. Ja. Vor allem fand ich den Steinmeier sehr blass. Ja, warum? Er hat so viele Worthülsen. Mhm. Also er ist ein Mensch, der da steht und irgendwas sagt, aber ganz, ganz wenig Inhalte rüberbringt in dem, was er sagt. Und wenn er was sagt, dann kann er es nicht transportieren. Oh, das ist natürlich ein hartes Urteil. Und du glaubst, du hast den Eindruck, dass bei Frau Merkel das anders ist? Ja, weil ich oft bei ihr den Eindruck hatte, dass sie es wirklich transportieren kann, was sie auch wirklich meint. Ja, hattest du vorher so die Meinung auch oder hat sich die Meinung während der Fernsehsendung bei dir gebildet? Naja, ich hatte die Meinung auch schon vorher. also schon eine Merkel, ein Merkel-Fan. Und du hast dich da bestätigt gefühlt? Nein, ein Fan der schwarz-gelben Koalition. Ah so, ah ja, klare Ausrichtung. Ja. Nun ist aber bei den Umfragen, direkt gestern nach der Sendung und heute im Nachhinein auch, hat Herr Steinmeier mehr gepunktet. Die Leute haben ihm bessere Noten gegeben. Kannst du das verstehen? Auch wenn du es selbst nicht so gesehen hast? Nicht so wirklich. Also auf der einen Seite schon, weil es Phrasen waren, die er gedroschen hat, worauf die Leute, glaube ich, insgesamt einfach anspringen. Wenn man es aber insgesamt betrachtet, dann, wenn man ein bisschen dahinter schaut, hinter seine Fassade, dann kommt da ganz, ganz, ganz wenig rüber. Heute Abend hatten wir dieses Dreierduell, ja, in der ARD. Man hat dort gesehen, dass da ganz, ganz viel mehr Inhalte rübergekommen sind. Man hat viel mehr Themen angeschnitten, man hat sich mehr Zeit dafür genommen, man hat die Leute wirklich kontrovers diskutieren lassen. Gestern Abend war das so eine, ja, große Koalition, Brüderschaft, Platzpatronenduell, ja, ich hab's ja, wie du Westerwelle ja nannte. Ich habe es ja gerade auch schon angedeutet, dass ich habe mich gelangweilt gestern. Aber das ging wahrscheinlich sehr vielen Leuten so. Abschließende Frage zu dieser Thematik. Glaubst du, du bist eine Befürworterin der schwarz-gelben Koalition, glaubst du, dass die FDP und die CDU es schaffen werden? Oder könnte es nun doch so knapp werden, dass sie es nicht schaffen? Ich glaube, dass sie es schaffen können. Ich glaube, dass das für Deutschland einfach das Richtige ist. Hallo Frau Merkel, Sie haben hier eine große Anhängerin mit Henrike, also Frau Merkel und Herr Westerwelle, ein Fan. Okay, aber eigentlich wolltest du da gar nicht mit mir drüber reden. Ne, ist so. Ja, deswegen hatte ich nicht angerufen. Genau, also reden wir jetzt über dein Thema, Henrike. Um was geht's? Ich habe seit ungefähr anderthalb Jahren ein Beziehungsproblem. Ja. Ich bin mit meinem Freund 6 Jahre im November dann zusammen. Ich bin 28, er 27, ein bisschen jünger als ich. Ich habe meinen Abschluss, ich habe studiert. Was hast du studiert? Pflegewissenschaften. Ah ja. Ich bin seit 3 Jahren jetzt in Vollzeit beschäftigt. Ich habe mir zu Beginn meiner Berufstätigkeit ein Haus gekauft. Oh. Er wohnt dort mit drinne. Also du hast das Haus gekauft, nicht? Ihr habt das nicht zusammen gekauft? Nein, ich habe das Haus gekauft. Du bist aber eine resolute Frau. Ja. Die so weiß, wo es lang geht und ihr Leben fest im Griff zu haben scheint. Ja, in der heutigen Zeit ist es wichtig und das lehrt dann ja auch die Union und die FDP, dass es heute auch wichtig ist, seine Altersvorsorge zu stricken. Ja, das sagt irgendwo auch die SPD und die Grünen sagen das auch. Aber egal. Höre ich denn daraus, dass da so eine gewisse Kritik drin liegt, die deinen Freund trifft, dass der das vielleicht alles nicht so perfekt in der Hand hat und managt? Ja, in gewisser Weise. Also es ist total in Ordnung. Ich zahle hier alles, ich zahle sämtliche Nebenkosten. Er bringt ein, das, was er einfach hat. Was macht er denn beruflich? Er ist momentan noch Student. Ja. Was studiert er? Im Bereich Sozialwissenschaften. Es geht in den Bereich Politikwissenschaften okay. rein. Okay. Also er hat seinen Bachelor gemacht und währenddessen lernten wir uns kennen. Wir sind dann zusammengezogen, schon während des Studiums, sind dann aufgrund meiner Arbeitssituation an einem anderen Ort zusammengezogen oder sind dorthin gezogen. Ich habe mir dort dieses Haus gekauft. Woher? Zwischenfrage nochmal. Wie kannst du als junge Frau, die gerade mal ihren Beruf anfängt, dir schon ein Haus leisten? Das ist nicht wirklich schwer. Nee. Nein. Also braucht man kein Grundkapital? Ja doch, aber ich habe während meines Studiums immer relativ viel gearbeitet. Also ich habe schon während der Schulzeit angefangen, in der Altenpflege zu arbeiten. Ach so, da gab es Gespartes und mit dem hast du gearbeitet. Gespartes und dann gab eben halt immer ein bisschen was von Oma und Opa und dann gab es auch was von den Eltern dazu und natürlich hatte ich ein Grundkapital. Es ist natürlich auch, man muss sagen, es ist kein Einfamilienhaus, es ist ein Reihenhaus. Naja, immerhin. Aber immerhin, genau. Tolle Leistung. So, jetzt sag mir, was seit anderthalb Jahren schiefläuft und was dich wurmt. Es wurmt mich, dass er seit ungefähr 2 Jahren an seiner Masterarbeit sitzt. Ah. Also ich habe ja selber eine Diplomarbeit geschrieben, ich weiß, wie schwer das ist. dass man seine Höhen und Tiefen hat und dass man alles auf dem Drücker, also auf dem letzten Drücker fertig macht. Und Also er ist jetzt so bummelig. Ja. Nach dem Motto, wir haben ein Haus, die Freundin verdient schön, sie hat alles im Griff und ich kann da noch einen Monat dranhängen und noch einen Monat und noch ein halbes Jahr und so weiter. Genau. Mhm. Und jetzt ist meine Arbeitssituation so nach 3 Jahren, dass ich immer die ganzen 3 Jahre über eigentlich nur befristete Verträge bekommen habe, dass ich eigentlich immer nur auf Sicht nächstes halbes Jahr, nächstes Dreivierteljahr irgendwie gearbeitet habe. Ja. Jetzt einen besseren Job in Aussicht habe, er auch einen relativ guten Job in Aussicht hat. Mhm. Ja, aber wir könnten im Nahraum, sag ich jetzt mal, Ruhrgebiet zusammenziehen. Ja. Also wirklich gemeinsam dorthin gehen. Achso, ich dachte, ihr wärt jetzt im Moment in dem Haus auch schon zusammen. Ja, da sind wir auch schon zusammen. Aber wir können jetzt auch zusammen hier weggehen. Achso, dann wird das Haus wieder verkauft. Vermietet. Nein, es wird vermietet. Mhm, ja. Wir könnten jetzt zusammen weggehen und uns woanders dann eben halt auf Mietbasis dahin sagen. Aber? Ich höre sein Aber in dem, wie du das so aufzählst. Wir könnten das und wir könnten das und können das, aber... Genau, er macht seine Arbeit nicht. Das heißt, er hat dieses Jobangebot mit der Voraussetzung, dass er die Arbeit abgeschlossen haben muss. Genau. Und dann könnte er einsteigen. Wie lange, was sagt er denn, wie lange muss er dann noch dran arbeiten? Also, das ist unterschiedlich. Ich habe ihm Deadlines gesetzt und habe gesagt, mach das bis dann fertig. Bis wann denn? Also, wir hatten die Diskussion zum Beispiel schon, dass ich gesagt habe, ich habe ihn auf den Pott gesetzt und habe bis 31. März. Ja. Am 1. April haben wir uns unterhalten. Er hat es natürlich nicht fertig. Am 30. April war die nächste Deadline verstrichen. Und so weiter. Bis heute hat er es nicht geschafft. Genau. Hm. So, aber dann ist ja diese Beziehung schon in einer Schieflage. Absolut. Wenn du ihm da eine Deadline setzt, ist ja auch da an gleichberechtigter Partnerschaft gar nicht mehr viel übrig. Überhaupt nicht. Es ist mittlerweile so, dass meine Eltern mir zu Geburtstagen Urlaubsreisen schenken, ja, weil ich Urlaub dringend nötig habe, weil ich unter anderem als Projektkoordinatorin relativ einen stressigen Job hatte, einfach mal eine Woche raus musste, auch mal Telefon ausmachen und einfach mal weg sein. Mhm. Meine Eltern haben uns diese Urlaubsreise finanziert. Ja. Weil ich es finanziell nicht konnte, weil ich das Haus halten möchte, weil ich also meinen auch gewissen Lebensstandard halten möchte. Klar, ich möchte mindestens 2-mal im Jahr bei H&M shoppen gehen für ungefähr 200 Euro. Das gönne ich mir dann einfach mal. Moment, und er sitzt dann wie die Made im Speck, kann man das so sagen? Ja, er gibt ein bisschen Nachhilfe und ja, das ist aber doch, er sitzt wie die Made im Speck. Verachtest du ihn nicht ein bisschen für seine Lebenshaltung? Nochmal bitte? Verachtest du ihn nicht ein wenig für seine Lebenshaltung? Ich weiß nicht, ob ich ihn verachte. Aber auf jeden Fall ist da kein Respekt. Genau, es gibt keinen Respekt mehr. Ich kann ihn dafür nicht anerkennen. Er kann mir kein gleichwertiger Partner sein. Verstehe. Warum bist du mit ihm zusammen überhaupt noch? Weil ich im Moment immer noch sage, dass ich ihn liebe. Aber das und ist schon. Weil ich unglaublich Angst davor habe, nach 6 Jahren wieder alleine zu sein. Ich würde mal sagen, das letzte Argument zählt mehr. Ja, wahrscheinlich. Du klammerst dich da dran, weil du nicht allein sein kannst. In all deiner Toughheit, das kannst du nicht. Genau. Da hast du Angst vor. Das kann ich nämlich nicht. Mhm. Das heißt, im Prinzip, wenn du das könntest, wenn du eine Frau wärst, die auch so im Privaten allein ihr Ding durchziehen könnte. Wäre ich schon lange weg. Wärst du schon lange weg? Ja. Mensch, Enrique, das ist ein Satz gerade gewesen. Der sagte alles. Dann geh. Was soll's dann noch? Da quälst du dich und ihn nur unnütz. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte, mich selber zu quälen. Mhm. Dann geh. Und ich sage dir, wenn du im Beruflichen und im Leben so dein Ding durchziehst, dann muss es für dich eine Herausforderung sein, dass du es im Privaten für dich alleine auch schaffst. Sprich, dass du auch alleine erstmal eine Weile leben kannst. Ja, weil jede Herausforderung im Job nehme ich sofort an. Ja, ja. Das ist mir klar. Das habe ich alles schon verstanden. Deswegen, jetzt ist die beste Zeit, du bist ja erst 28, diese Herausforderung auch anzunehmen. Ich komme dir jetzt gar nicht mit Psychologen und so ein Zeug. Das brauchst du nicht. Das schaffst du alleine. Das ist das, was ich dir sagen kann. Mehr gibt es nicht zu sagen. Du musst handeln und musst die Sache jetzt so durchziehen. Weil du hast gerade den entscheidenden Satz gesagt. Ja, eigentlich schon. Mhm. Weil es ist so, dass ich mittlerweile auch über das hinaus, was ich hier noch ausgebe, relativ viel Geld für ein weiterbildendes, berufsbegleitendes Studium ausgebe. Mich versuche irgendwie weiterzubringen, dass ich eben halt auch mal sagen kann, so, ne? Natürlich ist für mich Familie auch sehr wichtig. Ja, aber das ist nicht dein Partner für die Zukunft. So wie du es mir schilderst. Henrike, ich möchte das Gespräch an dieser Stelle beenden. Okay. Ich habe dir jetzt meine spontane Reaktion gesagt. Jetzt musst du da was mit anfangen. Oder auch nicht. Okay. Aber das wolltest du ja auch, dass du einfach mal jemanden hörst. Genau. Und dass ich damit was anfangen kann. Achso, ja. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Marie. Marie ist 20. Guten Morgen, ja, Marie. Ja, hallo. Ja, Marie, hallo. Na. Über was reden wir? Über das Kanzlerduell. Na, endlich. Ja. Ich habe gleich angerufen, als ich gehört habe, dass du darüber reden willst. So, erzähl, wie fandest du es? Oh, ich fand es furchtbar nüchtern. Furchtbar nüchtern. Ich fand das so langweilig. Also, ich habe mir das angeguckt und ich bin jetzt nicht so mediengeil, dass ich sagen würde, boah, ich will sehen, wie sie sich da anfetzen. Das hatte ich auch gar nicht erwartet. Mhm. Aber ich hätte da ein bisschen, also dafür, dass die möchten, dass ich ihre Stimme habe, war das ein bisschen wenig Elan. Gab es denn einen Moment mal oder vielleicht ein paar Momente mal, wo du dachtest, oh, das ist jetzt interessant, da könnte was... Ja, also ich habe zum Beispiel beim Kraftwerk Krümmel zugehört. Das ist hier ganz bei mir in der Nähe. Ich wohne in der Nähe von Hamburg. Ja. Und mir wäre das persönlich so wichtig, dass das ausgestellt wird und dass wir diesen Atomausstieg vorbereiten. Mhm. Und irgendwie, da habe ich so ein bisschen ja von den Moderatoren auch vermisst. Es waren ja immerhin 4-2. Ja. Dass die zwei sich da auch verschworen haben, das war ja klar. Also die zwei Kandidaten jetzt. Mhm. Und mir wäre das so wichtig gewesen, dass jetzt endlich dieser Atomausstieg kommt. Und bei Frau Merkel hat man ja eindeutig gemerkt, nee, die will das nicht. Will das zumindest zunächst noch nicht, ne? Ja, oder jedenfalls jetzt nicht. Mhm. Ne? Also ich glaube, sie weiß da schon. Also ich meine, jeder normale Mensch weiß, dass das für uns nicht gut ist, wenn hier sowas in die Luft geht und dass das schon mehr als 12 Vorfälle waren oder so. Ich weiß es nicht genau. Das finde ich furchtbar. Also das war ein Moment, wo du dachtest, da hätte man ein bisschen mehr Butter bei die Fische tun können. Genau, und das Thema Bildung, so wie das jetzt hier halt auch die ganze Zeit diskutiert wurde, das habe ich total vermisst. Also ich bin 20, habe Abitur. Finde ich auch, muss ich auch sagen. Und ich fand das, also das ist doch auch gerade etwas, was Erstwähler anspricht, was die dazu bewegen soll, ja, ich gehe zur Wahl, ich mache mein Kreuz. Mhm. Ich habe so viele Freundinnen, die sagen, nö, keine Lust, was bringt es mir? Mhm. Und ich finde, wenn wir schon in einer Demokratie leben und das ist schon ein Luxus mitbestimmt, zu dürfen, dann finde ich das schon weit hergeholt, wenn man dann nicht die Erstwähler dazu, bei so einer absolut, Verteilung, gebe ich das völlig recht. Nicht dazu bringt, genau, ihr Kreuz zu machen. Genau, also du bist ja nun Erstwähler mit 20 Jahren. Genau, ja. Vor dem Kanzlerduell oder Kanzlerkandidatenduell, wie man es nennen mag, hattest du dich da schon entschieden? Ja, also ich tendierte noch, darf ich das sagen? Ja, du kannst das hier, also, du darfst alles sagen, also ich tendierte noch zwischen den zwei roten Parteien, also SPD und Linkspartei. Ja. Und Grüne bin ich mir ganz sicher, dass ich die wähle, denen stimme ich voll zu. Hm. Ich habe mich jetzt aber für die SPD entschieden. Ah ja. Und das war gestern ausschlaggebend? Nicht nur gestern, sondern auch jetzt heute. Heute war ja das Dreikampfduell zwischen Grünen, FDP und der Linken. Aber das ist doch interessant, da ist eine junge Wählerin, die hat sich schon aufgrund der gestrigen Sendung und auch der heutigen Sendung, obwohl schon eine Tendenz vorher da war, aber immerhin sich jetzt endgültig entschieden. Ja, genau. Das finde ich interessant. Und ich finde auch toll, dass du dich da so für interessierst. Und, ja, ich gucke mir das auch Wahlomat alles an. Ja. Habe diese Empfehlung genutzt. Finde ich sehr gut. Das war schon gut so. Sehr gut. Zum Thema Moderatoren gestern fand ich viel zu viel, 4 Leute. Ja, also es war einfach, weil das ja die Sender waren. Ja, jeder musste dann... Wir schicken jeder einen rein. Ich glaube, wenn Frank Plasberg das alleine gemacht hätte, wäre super gewesen. Ja, finde ich auch. Ja. Aber das war ja auch eher so eine One-Man-Show. Und dafür, dass Peter Köppel immer von RTL und von seinen Kollegen hochgelobt wird, war das ziemlich wenig. Und ich fand auch, dass das heute fand ich sehr viel besser. Ja. Aber da waren die Moderatoren sehr schwach. Marie, also jetzt so von sich aus. Ich muss jetzt auch schwach werden und dich leider abbrechen. Ja, kein Ding. Die Sendung ist vorbei. Danke für dein Statement und dass du noch angerufen hast. Ja, kein Problem. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao.